Bösewicht steht mir im Licht. Gutmütigkeit berührt ihn nicht. Er sucht uns heim aus Rachesucht. Die Menschlichkeit schon längst verflucht. Gedanken verbrechen mit Menschen. Weltweit am Ende weht ein neuer Wind. Gehirnwäsche, bis dass wir blind. Gedanken verbrechen mit Menschen. Gedankenmord. Gedanken.